Tagen vom Wahnsinn, den ich lebte. Und was sie mir heute sagen, ich schlief zu wenig und ich trank zu viel. Die Schmerzen im Kopf waren ein vertrautes Gefühl. Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, auf das, was einmal war, darauf, dass alles endet. Und auf ein neues Jahr, auf ein neues Jahr. Blutige Küsse, bittere Pillen, vom Schicksal gefickt und immer 3 Promille. Ich war Teil der Lösung und mein größtes Problem. Ich stand vor mir und konnte mich nicht sehen. Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, auf das, was einmal war, darauf, dass alles endet und auf ein neues Jahr. Das Gras war grüner, die Linien schneller, der Reiz war größer und die Nächte waren länger. Alles Geschichte und ich bin froh, dass es so ist. Oder glaubst du, es ist schön, wenn man Scheiße frisst? Darauf, dass alles endet und auf ein neues.